Ja, danke. Ich mache einige ganz kurze Vorbemerkungen, weil ich jetzt anlässlich des Vortrags eben von Heiner und auch anlässlich der Diskussion zumindest erstmal nochmal vorweg schicken möchte. Du hast gesagt, Heiner, du hältst die Vorstellung von Max für unrealistisch, träumerisch. Du hast davon gesprochen, dass sein Revolutionskonzept ja gewissermaßen unterstellen würde, dass die Revolution vom Himmel fällt. Daran glaubst du nicht. Also wendest du dich einer anderen Themenstellung zu. Wenn man einen globalen Währungsschnitt verlangt oder eine Bankenreform oder irgendwelche Sozialreformen, die man für den nächsten logischen Schritt hält, dann wird man da ja wohl auch unterstellen, dass sich die Leute darüber einigen können. Also entweder wirklich die Bevölkerung oder die Staaten miteinander oder eben die kapitalistischen Unternehmer einerseits und die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer auf der anderen Seite. Alle diese jetzt bestehenden Bevölkerungsgruppen und Institutionen müssten sich einigen, damit diese Konzepte realisierbar wären. Wenn das geht, also wenn diese Form der weltweiten Einigkeit hergestellt werden kann, dann sehe ich nicht ein, warum nicht auch eine Revolution durchsetzbar wäre. Deren Voraussetzung ist allemal, dass die Leute sich erstmal über die Urteile den Kapitalismus betreffend einigen können. Also eine vernünftige Kritik an diesen Verhältnissen ist vorausgesetzt. Und dann natürlich der gemeinsam gefasste Wille, diese Verhältnisse über den Haufen zu schmeißen. Und dann muss man sich dafür entsprechend organisieren. Wenn man das alles hinbekommt, wenn man das auch wirklich will, dann macht man die Revolution. Dann fällt die nicht vom Himmel. Damit zum Vortrag. Nicht nur bürgerliche Kretins, sondern auch Linke haben aus dem Scheitern des Realsozialismus und dem weltweiten Sieg des Kapitalismus den falschen Schluss gezogen, die Marx'sche Gesellschaftstheorie und deren politische Konsequenzen seien praktisch widerlegt. Seit Jahrzehnten suchen Linke nach einem dritten Weg, der eine Aufhebung des Kapitalismus und die Verwirklichung eines demokratischen Sozialismus ohne Weltrevolution erlaubt. Und einigen schwebt als Ziel sogar eine gelungene Synthese von Sozialismus und Marktwirtschaft vor. Das haben wir heute gehört. Ich sehe nicht ein, warum die Marx'sche Theorie, welche die Notwendigkeit der revolutionären Aufhebung der Marktwirtschaft begründet, modifiziert, überwunden oder gar fallen gelassen werden sollte, und werde das begründen, indem ich eben jene Theorie in geraffter Form darstelle. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile: Kapitalismus, Kommunismus, Übergangsgesellschaft. Das Thema der Tagung, die Ökonomie der Übergangsgesellschaft, steht logisch notwendig am Schluss. Aus der Kritik des Kapitalismus ergibt sich qua Negation die Aufstellung von Prinzipien der Kommune. Erst wenn Status quo und Ziel bestimmt sind, lassen sich Bestimmungen über den möglichen Weg von hier nach dort begründen. Und das sage ich vorweg, viel positive Bestimmungen zur Übergangsgesellschaft werde ich nicht machen. Zunächst zum Kapitalismus. Der hat politische Voraussetzungen. Die entwickelte kapitalistische Produktionsweise ist bestimmt durch die Trennung der ökonomischen und der politischen Herrschaft. Die bürgerliche Staatsgewalt tritt als politische Macht der Gesellschaft gegenüber und unterwirft die Individuen verbindlichen Regeln ihres gesellschaftlichen Verkehrs miteinander: Freiheit, Gleichheit und Privateigentum. Ich zitiere aus dem Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Zitat Ende. Die Freiheit der Person wird vom bürgerlichen Staat generell garantiert. Jeder darf über sich selbst verfügen, ist keinem anderen Einzelnen hörig und zugleich auf die Bedingungen eingeschränkt, nicht gegen die Rechte anderer und gegen die Verfassung zu verstoßen. Die Rechte anderer sind in vom Staat erlassenen Gesetzen bestimmt. Vor dem Gesetz sind gemäß Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz alle Menschen gleich. Privilegien, Sonderrechte bestimmter Bevölkerungsklassen sind abgeschafft. Der Gebrauch der freien Willkür richtet sich immer auf ein bestimmtes Material. Sind die Subjekte vom Zugriff auf das Material ausgeschlossen, dann können sie ihre Zwecke nicht verwirklichen, dann können sie nicht leben. Indem der bürgerliche Staat in Artikel 14 Grundgesetz das private Eigentum gewährleistet, zwingt er die Insassen seiner Gesellschaft, sich wechselseitig vom Zugriff auf das Material ihrer Willkür auszuschließen. Jeder verfügt nur über das rechtliche Seine und der Gebrauch von Dingen, die sich in fremder Hand befinden, ist an deren Erlaubnis gebunden. Durch die Eigentumsgarantie in Artikel 14 Grundgesetz bekommt also die in Artikel 2 Grundgesetz geregelte Freiheit der Person den näheren Inhalt, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden am Eigentum der anderen ihre Schranke hat. Diese Rechtsbestimmungen nötigen die Individuen, sich ökonomisch als Privateigentümer zu betätigen und ihre Bedürfnisse als rechtlich sanktionierte Interessen gegeneinander geltend zu machen. Auf der Grundlage der entwickelten gesellschaftlichen Teilung der Arbeit gelangen sie an das Material ihrer Zwecke nur durch den Tausch auf dem Markt. Das dort geltende Prinzip ist das Dod des: Ich gebe, damit du gibst. Neben ihrem Charakter, zur Befriedigung eigener Bedürfnisse zu dienen, sofern ihre Gebrauchsgestalt das überhaupt zulässt, bekommt die Habe eines jeden damit zugleich den Charakter eines Fonds tauschbarer Güter, die eingesetzt werden, um fremdes Gut zu erwerben. Die Güter werden Waren. Neben ihrem Charakter Gebrauchswerte zur Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses zu sein, erhalten sie den Charakter von Werten, privaten Teilprodukten der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, Privatreichtum, der als Zugriffsmittel auf fremden Privatreichtum im Austausch dient. Das allgemeine Tauschmittel, in das die Waren sich verwandeln müssen, um als universelles Zugriffsmittel auf fremden Reichtum zu dienen, ist das Geld, und in bestimmten Geldgrößen hat der Warenreichtum sein Maß. Zweck der Produktion für den Markt, das sei allen Marktsozialisten hinter die Ohren geschrieben, ist nicht die Befriedigung fremder Bedürfnisse, sondern ihre Ausnutzung zum Gelderwerb. Während in früheren Epochen die Masse der Menschen durch Subsistenzarbeit die Mittel ihrer Reproduktion schuf und im Wesentlichen nur das Mehrprodukt der Gesellschaft in den Austausch einging, beruht die entwickelte kapitalistische Produktion darauf, dass tendenziell alles Produkt der Gesellschaft für den Markt produziert wird. Historische Voraussetzungen dafür waren zum einen die Vernichtung der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft durch gewaltsame Vertreibung der leibeigenen Bauern von der Scholle, zum anderen die Auflösung der feudalen Gefolgschaftsverhältnisse, der Leibeigenschaft und der Zünfte und die Herstellung der Gewerbefreiheit, welche die allgemeine Konkurrenz ermöglichte. Sie schufen auf der einen Seite eine Masse von Habenichtsen, Proletariern, die weder über Produktionsmittel noch über Lebensmittel verfügten. Auf der anderen Seite traten diesen die Grundbesitzer, Kaufleute und reicheren Handwerksmeister gegenüber, die über die sachlichen Bedingungen der Produktion und über größere Geldvermögen verfügten. Frei von den feudalen Banden der alten Ständegesellschaft und zugleich frei von allen Mitteln der Reproduktion bleibt den Habenichtsen seitdem keine andere Wahl, als ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. Die monopolistische Verfügungsgewalt der Vermögenden über die Reproduktionsmittel der Gesellschaft begründet die moderne Form der absoluten Armut der Massen, ihren Ausschluss von allen Reproduktionsmitteln und damit das Klassenverhältnis von Proletariat und Bourgeoisie oder die ökonomische Herrschaft des Kapitals. Wurden deren Voraussetzungen historisch in vorbürgerlichen Verhältnissen geschaffen, so erzwingt heute der bürgerliche Staat dies Klassenverhältnis. Indem er mit seinem Gewaltapparat für Freiheit, Gleichheit und Privateigentum aller seiner Bürger einsteht, verewigt er das Monopol der Vermögenden über die Produktions- und Lebensmittel der Gesellschaft und macht dadurch die Armut der Massen funktional für die Mehrung des Reichtums der Vermögenden. Denn der Erwerb von Lebensmitteln ist den Proletariern nur möglich, wenn sie zuvor ihre Arbeitskraft verkaufen. Und die Arbeitskraft ist nur verkaufbar, wenn ihre Käufer sie gewinnbringend anwenden, also zur Mehrung ihres Eigentums ausbeuten können. Und damit bin ich bei den ökonomischen Gesetzen des Kapitals. Der Wert der Waren ist Marx zufolge bestimmt durch das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, das zu ihrer Reproduktion verausgabt werden muss. Auch der Wert der Ware Arbeitskraft ist bestimmt durch deren Reproduktionskosten. Die Arbeiter müssen zu ihrer Reproduktion eine bestimmte Menge an Lebensmitteln, Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter konsumieren. Der Wert der Lebensmittel, welche die Arbeiterklasse täglich verbraucht, ist der Tageswert der Gesamtarbeitskraft der Gesellschaft. Teilt man ihn durch die Anzahl der Lohnabhängigen, so erhält man den Tageswert einer Durchschnittsarbeitskraft, von dem die individuellen Löhne mehr oder weniger abweichen. Die Conditio sine qua non der Lohnarbeit ist, dass sie rentabel angewandt wird. Indem die Arbeitskraft über die zur Reproduktion ihres eigenen Werts notwendige Arbeit hinaus angewandt, also mehr Arbeit verrichtet wird, entsteht Mehrwert. Das vorgeschossene Kapital verwertet sich, weil die vom Kapital angewandte Arbeit mehr Wert schafft, als für den Kauf der Arbeitskraft gezahlt werden musste. Dass dieser Effekt eintritt, ist Voraussetzung der Anstellung der Lohnarbeiter. Sie können ihre Arbeitskraft nur verkaufen, wenn sie durch ihre Arbeit das Eigentum ihrer kapitalistischen Anwender vermehren. Das Recht des Kapitalisten auf Aneignung des Mehrwerts ist in dem allgemeinen Grundsatz des Privatrechts begründet, der dem Eigentümer einer Sache die Freiheit zu ihrem unbeeinträchtigten Gebrauch einräumt. Inhalt des Arbeitsvertrags ist die Übereignung des Rechts auf Gebrauch der Arbeitskraft an den Kapitalisten für eine bestimmte Zeitdauer. Ist das Recht auf Gebrauch der Arbeitskraft für diese Zeit abgegeben worden, dann gehört auch das Produkt dieser Arbeit und dessen in Geld realisierter Wert nicht dem Arbeiter, sondern dem Kapitalisten. Zitat Marx: Der Arbeitsprozess ist ein Prozess zwischen Dingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörigen Dingen. Das Produkt dieses Prozesses gehört ihm daher ganz ebenso sehr, als das Produkt des Gärungsprozesses in seinem Weinkeller. Verfügt der Kapitalist über den Zweck der Arbeit, ihre Bedingungen, ihre Betätigung, ihr Produkt und dessen Geldertrag, dann sind alle Rechtsvorstellungen, die dem Arbeiter einen gerechten Anteil an dem von ihm geschaffenen Ertrag zubilligen wollen, illusionär. Durch die Form des Arbeitsvertrags, in dem die Zahlung einer bestimmten Lohnsumme gegen die Ableistung einer bestimmten Stunden- oder Monatsarbeitszeit oder die Produktion einer bestimmten Stückzahl vereinbart wird, entsteht der Schein, es würden nicht die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, sondern die ganze geleistete Arbeit gezahlt. Das der kapitalistischen Produktion immanente Ausbeutungsverhältnis wird so verschleiert, der Grund der Kapitalverwertung, die Aneignung von Mehrwert, erscheint nicht mehr. Wieder Zitat Marx: Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie. Zitat Ende und eine Anmerkung zur Wirtschaftsdemokratie. Alle modernen Vorstellungen von Wirtschaftsdemokratie, die eine bessere materielle Versorgung der Arbeiter, kürzere Arbeitszeiten, erträglichere Arbeitsbedingungen, mehr Einfluss der Arbeiter auf die Investitionsentscheidungen oder die Personalpolitik der Betriebe mit rechtlichen Mitteln durchsetzen wollen, ohne das Recht des Privateigentums und seine Garantiemacht, den bürgerlichen Staat anzugreifen, sind ideologisch falsches Bewusstsein. Indem sie für eine gerechtere Teilung des Profits in Unternehmer- und Arbeiterlohn eintreten, sitzen Wirtschaftsdemokraten dem Schein des Lohns, er sei Preis der gesamten geleisteten Arbeit, auf. Mit dem Privateigentum anerkennen sie zugleich die Notwendigkeit rentabler Arbeit für das Kapital und die Konkurrenz auf dem Weltmarkt als Grundlage der nationalen Reproduktion, fordern dann aber dazu auf, gemeinsam nach Lösungen für eine gesicherte und nachhaltige Existenz aller zu suchen. Sie verklären den Antagonismus zwischen Proletariat und Bourgeoisie, zwischen den lebendigen Mitteln und den Kommandeuren der kapitalistischen Reichtumsproduktion, indem sie die Wirtschaft zu einer gemeinschaftlichen Veranstaltung der Mitglieder des Gemeinwesens umdeuten, über deren Gestaltung diese auf dem Wege herrschaftsfreier Kommunikation und demokratischer Abstimmung sich einigen könnten. Über den moralistischen Appell, andere Ziele des Wirtschaftens zu verfolgen als die, die von Kapital und Staat durchgesetzt sind, kommen solche Konzepte nicht hinaus, mögen sie hinsichtlich der Techniken der demokratischen Entscheidungsfindung noch so ausgetüftelt sein. Anmerkung Ende. Zweck des Kapitals ist dessen permanente Verwertung, also die fortgesetzte Aneignung und Rekapitalisierung des Mehrwerts. Das Verhältnis des Mehrwerts zum Wert der Arbeitskraft misst den Grad der Ausbeutung der Arbeit oder die Mehrwertrate. Das Verhältnis des Mehrwerts zum Gesamtkapitalvorschuss misst den Grad der Verwertung des Kapitals oder seine Profitrate. Kriterium des Erfolgs der Einzelkapitale ist die gesellschaftliche Durchschnittsprofitrate. Die Beschleunigung der Verwertung im Laufe seiner erweiterten Reproduktion ist nicht nur Ziel des Kapitals an sich, sondern auch das wesentliche Mittel der Einzelkapitale, sich gegen die Konkurrenten durchzusetzen. Neben Lohndrückerei, Extensivierung und Intensivierung der Arbeit ist das wesentliche Mittel der Mehrwertsteigerung für die Einzelkapitale die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit durch Einführung verbesserter Maschinerie. Es lässt sich so mehr Ware pro Zeit herstellen, die Produktmenge wächst, die Produktionsstückkosten der Ware sinken. Beides erlaubt dem Einzelkapital, die Preise seiner Waren zu senken, Konkurrenten Marktanteile abzujagen und zugleich extra Profit zu machen, solange die Preissenkung geringer ausfällt als die Kostensenkung. Die technisch rückständigen, zu höheren Kosten produzierenden Betriebe werden so vom Markt verdrängt. Die Konkurrenten müssen nun ebenfalls avancierte Produktionstechnik einführen. Durch Verallgemeinerung der avancierten Technik wächst der Produktionsumfang der gesamten Branche. Weitere Betriebe werden vom Markt verdrängt. Die Stückkosten und die Preise der Waren sinken allgemein. Indem dieser Prozess sich in allen Branchen gleichzeitig abspielt, sinken überall die Werte der Waren und durch Rationalisierung und Betriebspleiten werden überall Arbeiter freigesetzt und einkommenslos gemacht. Anmerkung zum Preisfall. Dass die Reduktion der Warenwerte sich nicht in sinkenden Preisen ausdrückt, ist der gleichzeitig stattfindenden Geldentwertung geschuldet, sodass die Entwertung der Waren der Erfahrung sich nicht als allgemein sichtbares Phänomen darbietet. Aber die Geldtheorie, die kann ich hier jetzt nicht auch noch machen. Entgegen dem bürgerlichen Ideal einer sich selbst tragenden, Arbeitsplätze schaffenden Investitionskonjunktur produziert die Steigerung von Produktivität durch Einführung neuer Maschinerie Massenarbeitslosigkeit. Diese erscheint nur dann nicht auf dem nationalen Arbeitsmarkt, wenn die heimische Industrie bei gesteigerter Produktivität mit gleich viel oder gar mehr Arbeitern ihren Weltmarktanteil dermaßen erweitert, dass sehr viel mehr Ware abgesetzt werden kann als zuvor. Das Wachstum der heimischen Industrie geht dann zulasten fremden Kapitals und erzeugt im Ausland Pleiten und Massenarbeitslosigkeit. Sinkt der Wert der Waren allgemein, so auch der Wert der Arbeiterlebensmittel, also sinkt der Wert der Arbeitskraft, also die zu dessen Reproduktion notwendige Arbeitszeit, die vom Kapital angeeignete Mehrarbeit wächst. Der technische Fortschritt des Kapitals bewirkt auf zweifache Weise die Erhöhung der Mehrwertrate, also des Grades der Ausbeutung. Erstens durch die infolge der Freisetzung von Arbeitern verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, welche die Löhne drückt. Und zweitens durch Ausdehnung der Mehrarbeit auf Kosten der notwendigen Arbeit, was ebenfalls die Löhne drückt. Die Kapitalakkumulation ist identisch mit der Steigerung des Umfangs der Produktion über die Aufnahmefähigkeit des Marktes hinaus. Jede industrielle Krise, die durch die massenhafte Unverkäuflichkeit von Ware zustande kommt, sich also als Überproduktion zeigt, hat ihren Grund in der erfolgreichen, beschleunigten Akkumulation der Kapitale, die sich jetzt vom Resultat her als Überakkumulation darstellt. In der Krise setzen sich wiederum die größten und produktivsten Kapitale durch und kaufen die weniger rentablen Konkurrenten auf, verleiben sich deren produktivste Anlagen ein, legen die relativ unproduktiven still und entlassen deren Belegschaft. Um die überschüssigen Produktionskapazitäten bereinigt, setzen die Krisengewinner dann ihren Ausscheidungskampf fort, erweitern und effektivieren erneut ihre Produktion. Der Fortschritt der Akkumulation des Kapitals ist bedingt durch permanente Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, erhöht also beständig den Grad der Ausbeutung, produziert Massenarbeitslosigkeit und intensiviert die Arbeit für die verbleibenden Beschäftigten. Die Akkumulation reproduziert nicht nur die Not der Lohnarbeiter, sich verkaufen zu müssen, also das Klassenverhältnis zwischen Kapital und Proletariat. Mit der Steigerung des Grades der Ausbeutung wächst auch der relative Grad der Armut der Lohnarbeiter, relativ nämlich auf das durch ihre Arbeit vermehrte Kapitaleigentum. Erfolgreiche Kapitalakkumulation und elendes Proletariat sind daher identisch. Sich selbst überlassen untergrübe die Akkumulation des Kapitals ihre eigene Grundlage, indem sie die Arbeit der Beschäftigten über das physisch ertragbare Maß hinaus verlängerte und intensivierte und immer mehr Arbeits- und Einkommenslose erzeugte, die Arbeiter also verkümmern und verhungern ließe. Es sind daher kompensatorische Maßnahmen nötig, welche die dauerhafte Brauchbarkeit des Proletariats für die Kapitalverwertung sicherstellen. Und damit bin ich wieder beim Staat. Als politischer Garant des Produktionsverhältnisses von Kapital und Lohnarbeit ist der bürgerliche Staat ideeller Gesamtkapitalist. Er schafft aktiv die Bedingungen des dauerhaften rentablen Gebrauchs der nationalen Arbeiterklasse durch das Kapital, indem er beständig reformerisch tätig wird. Hier nur stichwortartig. Die Arbeitsgesetzgebung herrscht in Kapitalmaßnahmen wie die Beschränkung des Arbeitstags und den Arbeitsschutz auf, um eine übermäßige Vernutzung der Arbeitskraft zu verhindern und damit ihre dauerhafte Benutzung zu gewährleisten. Die Sozialgesetzgebung dient dazu, die aus dem Produktionsprozess ausgeschiedenen, aktuell Unbrauchbaren, als genügend ausgebildete, gesunde und minimal versorgte, künftig wieder einsetzbare Arbeitskraftreserve der Gesellschaft zu erhalten. Die Umweltschutzgesetzgebung dient dazu, die vom Kapital rücksichtslos als Gratisvoraussetzung seiner Produktion benutzte Natur so zu erhalten, dass sie als Reproduktionsgrundlage der Gesellschaft und Standortbedingungen der Kapitalakkumulation tauglich bleibt. Weil alle diese Maßnahmen Kosten verursachen, welche die Akkumulation und die Konkurrenzfähigkeit des nationalen Kapitals belasten, besteht zwischen dem Interesse an der Steigerung der aktuellen Kapitalverwertung und dem an der langfristigen Erhaltung ihrer gesellschaftlichen und natürlichen Bedingungen ein permanenter Widerstreit, sodass im Kapitalismus beständiger Reformbedarf besteht und die gesellschaftlichen Debatten über eine nachhaltige ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung nie enden wollen. Aufgabe der Politik ist es, die Reformen so zu gestalten, dass die eigene Nation als profitabler Kapitalstandort hergerichtet und dem nationalen Kapital der Weltmarkt als Wachstumsfeld erschlossen wird. Zweck des Kapitals ist dessen rastlose Verwertung. An den Grenzen des Staates hat es aber eine Schranke. Die kapitalistischen Staaten müssen ihren nationalen Kapitalen den Verkauf von Waren auf dem Weltmarkt und den Zugriff auf fremde Reichtumsquellen erst ermöglichen, indem sie sich in internationalen Verträgen wechselseitig dazu verpflichten, die rechtlichen Bedingungen des grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalverkehrs herzustellen. Angefangen mit der Herstellung der Konvertibilität der Währungen, über Handelsverträge, Zollabkommen und den Erwerb von Lizenzen zur Ausbeutung von Bodenschätzen und zur Anwerbung von Arbeitskräften, bis hin zur Stiftung eines internationalen Kreditwesens, das die Zahlungspflichten von Kapitalen und Staaten regelt, kommt damit allerhand Stoff für die imperialistische Konkurrenz um den Reichtum der Welt zustande. Um fremde Souveräne zu Vertragskonditionen zu bewegen, die für die eigene Nation von Nutzen sind, und den Zugriff des eigenen nationalen Kapitals auf fremde Ressourcen der Akkumulation zu sichern, bedarf eine kapitalistische Nation nicht bloß ökonomische, sondern auch militärische Macht, mit der im Streitfall der Wille des fremden Souveräns gebrochen und gefügig gemacht werden kann. Das Geschäft auf dem Weltmarkt ist daher notwendig kriegsträchtig und die Konkurrenz des Geschäfts und die der Waffen setzen sich wechselseitig voraus und bedingen einander. Damit bin ich bei den politischen Konsequenzen angelangt. Um überhaupt ihre Interessen im Kapitalismus zu verteidigen, müssen die Arbeiter sich organisieren und den Kampf um Löhne, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen kollektiv führen, und zwar international. Die Losung "Proletarier aller Länder vereinigt euch" ist nicht nur ein moralisierender Aufruf, sich in Grußadressen mit den Arbeitern in fernen Ländern ideell zu solidarisieren, sondern drückt die praktische Bedingung aus, erfolgreichen Klassenkampf zu betreiben. Der revolutionäre Klassenkampf hat den Kampf gegen das Klassenverhältnis zum Gegenstand, der reformistische den Gebrauch der Einkommensquelle Lohnarbeit. Selbst wenn er von politisch Radikalen betrieben wird, wohnt dem Kampf um die Brauchbarkeit der Lohnarbeit als Existenzgrundlage der Arbeiter immer ein affirmatives Moment inne, indem er das Lohnarbeitsverhältnis und also auch den Zweck der Kapitalverwertung als gegebene Voraussetzung anerkennt. Das einzige Machtmittel, das die Arbeiter haben, um dem Kapital Zugeständnisse abzupressen, ist der Massenstreik. Das Kapital besteht in nichts anderem als in der angeeigneten Mehrarbeit der Arbeiter. Und wenn diese die Arbeit verweigern, wird weder Wert noch Mehrwert geschaffen, der Kapitalzweck also negiert. Eben darin liegt aber auch der Grundwiderspruch der Gewerkschaftsbewegung. Sie anerkennt den Lohn als Quelle der Reproduktion der Arbeiter, muss daher auch das Kapital und dessen Interesse, die Arbeit rentabel zu organisieren, anerkennen. Jeder Streik, jede Lohnerhöhung oder Arbeitszeitverkürzung mindert den Profit und damit die Konkurrenzfähigkeit der betroffenen Kapitale, gefährdet daher auch die Arbeitsplätze als Quelle des Lohns, um dessen Erhöhung gekämpft wird. Solange die Arbeiter bzw. die sie vertretenden Gewerkschaften sich spalten lassen in nationale, regionale, branchenmäßige, betriebliche Kollektive, in Einheimische und Ausländer, in Beschäftigte und Arbeitslose, spielt das Kapital sie gegeneinander aus, indem es den lokalen Belegschaften mit Entlassung oder Abwanderung droht und sie so zu Lohneinbußen und Arbeitszeitverlängerung erpresst. Selbst um nur den reformistischen Klassenkampf, den Zwängen der kapitalistischen Konkurrenz entsprechend adäquat zu führen, gibt es ein einziges Mittel, den Generalstreik. Stünde auch nur einen Tag lang die weltweite Arbeit still, so bräche bei den ökonomisch und den politisch Herrschenden sofort Panik aus. Wären sich dann alle Arbeiter darin einig, sage eine Verdreifachung der Löhne oder ihre weltweite Anhebung auf das Niveau Norwegens zu verlangen, es würde gelingen, weil es keine Streikbrecher gäbe, die das Kapital anstelle der Streikenden einstellen könnte und weil keine Produktionsverlagerung in Billiglohnländer möglich wäre. Um die Produktionsweise als solche zu retten, verzichtet das Kapital allemal auf ein paar Prozentpunkte der Mehrwertrate. Ist eine solche Lohnerhöhung aufgrund der Einigkeit des Proletariats aussichtsreich, dann wäre es aber zugleich dumm, sie zu fordern. Dann sollte man Schluss machen mit dem Lohnsystem, sich die Produktionsstätten und das Distributions- und Kommunikationsnetz der Gesellschaft aneignen und die Staatsmacht, die das bisherige System garantiert und verewigt, in jedem Land stürzen. Da die Herrschenden sich das nicht ohne weiteres bieten lassen, wäre dann die Gewaltfrage aufgeworfen, und zwar durch diejenigen, die Polizei und Armee gegen die Bevölkerung mobilisieren, um das System zu verteidigen. Kommunismus. Zweck des Kommunismus ist die Abschaffung von Kapital, Staat und Nation und die Herstellung eines klassenlosen Vereins freier Menschen, einer Kommune, die ihren Stoffwechsel mit der Natur als selbstbewusstes Kollektiv planmäßig regelt und die Produktion dem Zweck der Befriedigung der individuellen und kollektiven Bedürfnisse widmet. Ich setze im Folgenden die weltweite Kommune voraus, erstens, weil sie eingerichtet werden muss, um die mannigfachen Antagonismen aufzuheben, von denen die Verhältnisse der Menschen bisher bestimmt sind. Zweitens aber, weil die Einigkeit der Menschheit über die Notwendigkeiten ihrer Reproduktion und über ihre inneren Verhältnisse systematische Voraussetzung des Gelingens der Kommune selbst ist. Vom heutigen Stand aus lässt sich zwar nicht die konkrete Gestalt der Kommune ausmalen, das wäre müßiger Utopismus, wohl aber lassen sich ex negativo die Prinzipien angeben, auf denen die gesellschaftliche Reproduktion beruhen muss. Soll die Produktion der Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und der Herstellung gemeinschaftlicher Einrichtungen wie Verkehrsmitteln, Schulen, Hospitälern usw. dienen, dann ist das Privateigentum und mit ihm jeglicher Warentausch aufzuheben. Es ist eine Produktion von Gebrauchswerten nach einem gemeinsamen Plan einzurichten, in dem die Bedürfnisse als Zwecke und die gesellschaftliche Arbeitskraft sowie die gegenständlichen Produktionselemente als Mittel eingehen. Die Frage, was produziert werden soll, ist abstrakt einfach zu beantworten. Zuerst das Nötige, den hungernden Nahrung, den frierenden Kleidung, Wohnung und Heizung und also die dafür notwendigen Produktionsmittel. Der erreichte Stand der Produktivkraft der Arbeit entscheidet dann darüber, wie viel Angenehmes über das Notwendige hinaus produziert werden kann. Die Kommune realisiert die Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das Quantum Arbeit, das vom Einzelnen durchschnittlich geleistet werden muss, richtet sich nach dem Gesamtarbeitsbedarf der Gesellschaft und der Zahl der arbeitsfähigen Individuen. Die individuell geleistete Arbeit hört auf, Bestimmungsgrund des zu beanspruchenden Fonds an Lebensmitteln zu sein. Die produzierten Lebensmittel können bedarfsgerecht zugeteilt werden, da die Bedarfsmengen bereits bei der Planerstellung erfasst werden. Der Arbeitsprozess selbst, der im Kapitalismus dem Zweck maximaler Kapitalverwertung dient, muss so umgestaltet werden, dass er den Bedürfnissen der Arbeiter beim Arbeiten genügt. Das ist nicht damit zu verwechseln, dass die Arbeit in der Kommune selbst erstes Lebensbedürfnis wird. Sie bleibt notwendiges Mittel für einen von ihr unterschiedenen Zweck, selbst wenn der Einzelne am produktiven Gebrauch seiner körperlichen und geistigen Kräfte Gefallen findet, wie der Kollege gestern Abend, und ihr Zweck unterscheidet die Arbeit vom Spiel. Arbeitszeit freizusetzen für Tätigkeiten der Muße wird nun zum gesellschaftlichen Zweck. Die Integration der Teilarbeiten zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit oder das, was Heiner vorhin die autoregulative Funktion des Systems genannt hat, erfolgt im Kapitalismus als blindes Resultat der Konkurrenz von Privatproduzenten um lohnende Anlagesphären für ihr Kapital und um zahlungskräftige Nachfrage für ihre Waren. Die Konkurrenz bedingt Überproduktion, Betriebspleiten und Massenarbeitslosigkeit sowie den Ausschluss derer, die nicht über die nötige Zahlungskraft verfügen, von den notwendigen Reproduktionsmitteln, bewirkt also alles andere als eine sinnvolle Teilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Die Kommune kann dagegen als selbstbewusstes Kollektiv agieren und die Arbeitsteilung rational organisieren. Die Ermittlung der Bedürfnisse, die Integration der Teilarbeiten zur Gesamtarbeit und die Verteilung der Produkte erfordern eine zentrale gesellschaftliche Buchführung. Wer dieses Prinzip negiert, weil er seine realsozialistische Gestaltung ablehnt, begeht einen Fehler. Der Realsozialismus ist nicht für seinen Zentralismus zu kritisieren, sondern erstens für dessen autoritäre Handhabung durch eine verselbstständigte Bürokratie und zweitens für den Versuch, die ökonomischen Akteure durch Stimulierung ihrer materiellen Interessiertheit vermittels eines Systems von Preisen, Löhnen, Betriebsgewinnen und Prämien zu einer Eigeninitiative zu bewegen, die nicht durch die Anforderungen des materiellen Produktionsplans der Gesellschaft bestimmt war und dennoch funktional für sein Gelingen sein sollte. Diese umständliche, widersprüchliche Weise, die Erfüllung des Produktionsplans durch Simulation eines Marktes anzureizen, hat den Betrieben und den Arbeitern einen pseudobürgerlichen Privategoismus aufgenötigt, der die Ziele der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und der Schließung von Bedarfslücken nicht befördert, sondern untergraben hat. Der Kommunismus dagegen setzt bei den Einzelnen die Einsicht in die Abhängigkeit ihrer individuellen Bedürfnisse vom Gelingen der Gesamtproduktion voraus und unterstellt ihre aktive Teilnahme am Gesamtplan. Sie müssen als Konsumenten ihre Bedürfnisse anmelden, als Produzenten ihre Teilarbeit für die Gemeinschaft verrichten, als Mitglieder des Gemeinwesens zu bestimmten Perioden als Verwalter desselben agieren und die für diese Aufgaben nötige Sachkenntnis erwerben. Die nötige Einsicht und Kenntnis zu vermitteln, wird Aufgabe der kommunistischen Bildung und Erziehung sein. Die Planungsarbeit bindet einen Teil der Gesamtarbeit, der nicht im Produktionsprozess verausgabt werden kann. Andererseits werden etliche Arbeiten, die im Kapitalismus notwendig sind, obsolet, namentlich die von Marx sogenannten reinen Zirkulationskosten, also alle lebendigen und vergegenständlichen Arbeiten, die für die Übertragung von Eigentumstiteln zwischen den Privateigentümern notwendig sind. Das Verkaufen, Kaufen und Kassieren, die kommerzielle Buchhaltung, die Tätigkeiten von Rechtsanwälten, Banken, Versicherungen, Unternehmensberatern, Steuerberatern und so weiter. Ferner sämtliche bisherigen Staatsfunktionen, von denen nur das technische Skelett der Organisation der gesellschaftlichen Infrastruktur übrig bleibt. Die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit wird von der kapitalistischen Produktionsweise als Mittel beschleunigter Akkumulation und Waffe in der Konkurrenz der Einzelkapitale erzwungen. Sie macht gesetzmäßig Arbeiter überflüssig, statt Arbeit überflüssig zu machen, und steigert für die verbleibenden Beschäftigten die Intensität der Arbeit. Befreit vom kapitalistischen Zwang zur Ausdehnung der Mehrarbeit, ist die Kommune prinzipiell frei zu entscheiden, ob sie sich einfach oder erweitert reproduzieren, ob sie mehr freie Zeit oder mehr Produkte schaffen will. Welcher Variante man den Vorzug gibt, ist prinzipiell nicht zu entscheiden, darüber muss gesellschaftlich gestritten werden. Im Unterschied zum Kapitalismus, der die Produktion von Produktivität erzwingt, kann in der Kommune über diese Frage gestritten werden, ohne dass die Willkür der Individuen einem ihr äußerlichen Bestimmungsgrund unterworfen wäre. Die Funktionsfähigkeit des Plans unterstellt aber, dass man sich periodisch auf eine bestimmte Variante einigt. Das aktuell negierte Bedürfnis muss dann zu anderer Zeit wieder den Vorrang erhalten. Die materielle Voraussetzung dafür, die Alternative mehr freie Zeit versus mehr materieller Reichtum nach Belieben zu entscheiden, ist die Abschaffung jeglichen Mangels. Sind alle hinreichend materiell versorgt und genügend freie Zeit für Muße geschaffen, dann mag sich die Kommune mit dem erreichten Reproduktionsniveau zufrieden geben, die wissenschaftliche Erforschung neuer Produktionsmittel sich sparen und dafür umso länger, wie Adorno es bildhaft ausdrückt, auf dem Wasser liegen. Und damit komme ich zum Schluss zur Übergangsgesellschaft. Die erfolgreiche Weltrevolution ist systematische Bedingung der Kommune. Vorausgesetzt, die große Mehrheit der Weltbevölkerung hätte den Willen gefasst, den Kapitalismus abzuschaffen. Und dafür ist, wie gesagt, einiges an Organisationsarbeit nötig, der man sich nicht entziehen soll. Dann ließe die Revolution sich weitgehend gewaltlos durchführen, beginnend mit einem weltweiten Generalstreik. Dann wären die Verwandlung der Produktionsmittel in Gemeinbesitz, die Abschaffung der Warenproduktion und die Einrichtung einer geplanten Gebrauchswertproduktion ein leichtes. Sie stießen nur auf organisatorische und technische Schranken, die desto schneller überwunden wären, je höher der Bildungs- und der Organisationsgrad der Revolutionäre wäre. Alle Schwierigkeiten, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, alle Schwierigkeiten der Aufhebung der kapitalistischen Warenproduktion, alle Kompromisse, die während der Transformationsperiode gemacht werden müssen, rühren daher, dass die Revolution von zu wenigen getragen wird, auf zu viele und zu machtvolle Gegner trifft. Eine andere Schranke gibt es nicht. Die wesentlichen Bedingungen der erfolgreichen Revolution sind daher die gegenseitige Aufklärung über den herrschaftlichen Charakter der kapitalistischen Produktionsweise und die weltweite Organisation der kommunistischen Bewegung. Das Thema dieser Tagung, die Ökonomie der Übergangsgesellschaft, ergibt sich überhaupt nur dann als Gegenstand spekulativer Überlegungen, wenn man nach einer Alternative zum Kapitalismus sucht, die einem die Weltrevolution und die dafür nötige Aufklärung und Organisation erspart. Oder sie ergibt sich als praktisches Problem, wenn mangels genügenden Organisationsgrades der Revolutionäre die Revolution regional beschränkt bleibt und sich gegen großen Widerstand im In- und Ausland durchzusetzen hat, sodass ein langwieriger Kampf einander widersprechender Prinzipien der Vergesellschaftung entbrennt. So viel zugestanden. Nur dann stellt sich die Frage des Übergangs als die nach einem ganzen Gesellschaftstypus. Welche Nöte und Zwänge sich ergeben, wenn der Sozialismus in nur einem oder wenigen Ländern verwirklicht wird, das ist einerseits systematisch zu erschließen aus den Bedingungen der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse. Andererseits ist zu rekurrieren auf die Geschichte der Oktoberrevolution und der Sowjetunion als Modellfall, nicht als Vorbild, sondern zur Warnung. Nehmen wir an, die Revolution sei nur in einem kleineren Teil der Erde gegen großen Widerstand durchführbar, dann nimmt sie den Charakter eines Putsches an, zieht einen Bürgerkrieg im Innern und die kriegerische Intervention des kapitalistischen Auslands nach sich, wird also zu einer gewalttätigen Angelegenheit. Ob man die Revolution unter dieser Bedingung will oder doch lieber mit der agitatorischen Arbeit fortfährt, um bessere Bedingungen zu schaffen, das sollte man sich gründlich überlegen. Unter der genannten Voraussetzung erzeugen der revolutionäre Generalstreik, die Sozialisierung von Produktion und Distribution und das Chaos des Bürgerkriegs notwendig massive Versorgungsprobleme. Die notleidenden Individuen werden dazu neigen, selbst Abhilfe für ihre Versorgungslücken zu schaffen, also plündern, rauben und stehlen und das gestohlene Gut entweder selbst verbrauchen oder durch Schwarzhandel für Lebensmittel eintauschen. Zur Führung des Bürgerkriegs, zur Wiederherstellung der Versorgung und der Arbeitsdisziplin in den bereits vergesellschafteten Betrieben, zur Unterbindung von Plünderungen und Schwarzhandel und zur weiteren Sozialisierung der verbliebenen Privatproduktion und Distribution ist die Organisation eines revolutionären Gewaltapparates notwendig, die von Marx sogenannte Diktatur des Proletariats. Die Intervention des Auslands entspringt mit Notwendigkeit aus dem Prinzip der Kapitalakkumulation und bleibt nur dann aus, wenn Konflikte zwischen den imperialistischen Staaten und die Kriegsunlust ihrer Bevölkerungen die Regierungen dieser Staaten daran hindern, gegen die Revolutionäre loszuschlagen. Das Kapital drängt dazu, jede Schranke seines Wachstums zu überwinden. Wird ihm ein Teil des Globus als Markt- und Anlagesphäre, als Arsenal von Arbeitskräften und Bodenschätzen entzogen, dann haben nicht nur die unmittelbar enteigneten Kapitalbesitzer, sondern alle auf dem Weltmarkt agierenden Kapitale und Nationen das Interesse, das ausgeschiedene Territorium dem Zugriff des Kapitals wieder zu unterwerfen. Davon war das revolutionäre Russland bzw. die Sowjetunion die ganze 70-jährige Dauer ihres Bestehens hindurch bedroht. Sie musste zweimal einen heißen Krieg gegen kapitalistische Mächte auf ihrem Territorium und in den Zeiten dazwischen jeweils einen kalten Krieg führen, war also gezwungen, sich militärisch zu rüsten. Die militärische Konkurrenz mit dem kapitalistischen Ausland zwingt der revolutionären Gesellschaft ökonomische Imperative auf, die in Widerspruch zu ihren Zielen stehen. Zu den Aufgaben, die Vergesellschaftung der Arbeit voranzutreiben und die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, um die zerstörte gesellschaftliche Reproduktion wiederherzustellen und zu erweitern, treten nun die militärische Rüstung und der Aufbau einer roten Armee hinzu. War es ursprünglich das Ziel der Revolution, eine Ökonomie einzurichten, die der Befriedigung der Bedürfnisse dient und eine Verkürzung der Arbeitszeit ermöglicht, so erwächst ihr aus der Feindschaft des Auslands die Notwendigkeit, ein militärisch verwendbares Mehrprodukt zu erzeugen. Es muss jetzt Wissenschaft und technologische Forschung stattfinden, eine Rüstungsindustrie betrieben und versorgt werden und dies sowie die Armee selbst binden einen großen Teil der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Liegt das Produktivitätsniveau infolge der Zerstörungen durch Revolution und Bürgerkrieg hinter dem der imperialistischen Nationen zurück, dann muss man es auf Teufel komm raus entwickeln und gegebenenfalls moderne Technik auf dem Weltmarkt beschaffen. Die Teilnahme am Weltmarkt ist notwendig mit der Unterwerfung unter dessen Gesetze verbunden, zwingt also der eigenen Ökonomie die kapitalistischen Kriterien der Rentabilität der Arbeit auf. Sofern das Ausland das technische Gerät überhaupt verkauft und kein Embargo verhängt, setzt der Kauf die Verfügung über Weltgeld voraus, also Gold oder einen Devisenschatz. Um Devisen für Importe zu erwerben, muss zuvor ein Teil der eigenen Produktion exportiert werden. Um die Exportwaren ans feindliche Ausland verkaufen zu können, müssen die Weltmarktpreise der Exportgüter unterboten werden. Denn die Nationen haben ja sonst die Gelegenheit, bei ihren kapitalistischen Brudernationen einzukaufen. Es muss also nicht nur überhaupt ein exportfähiges Mehrprodukt erzeugt, sondern dieses Mehrprodukt muss zu einem Tauschverhältnis angeboten werden, das angesichts des geringen Produktivitätsniveaus im eigenen Land den Charakter der Selbstausbeutung annimmt. Es muss mehr eigene Nationalarbeit in Gestalt von Exportgütern vergegenständigt werden, als man an fremder Nationalarbeit als Import erhält. Der Grad der Mehrarbeit in der sozialistischen Gesellschaft muss daher größer sein als der in den weltmarktbeherrschenden kapitalistischen Ländern. Auf Basis geringer Produktivität der Arbeit ist das nur durch massive Einschränkungen des Konsums der Arbeiter zu realisieren. Historisch hat nur der Westen dauerhaft vom Weltmarktgeschäft mit dem Comecon profitiert, indem er billige Rohstoffe und Fertigprodukte kaufen und technisch veraltetes Gerät, das sich für den rentablen Einsatz in der heimischen Industrie ohnehin nicht mehr eignete, also moralisch verschlissen war, verkaufen konnte. Da dem Osten trotz der für den Export mobilisierten Mehrarbeit langfristig die Weltgeldmittel ausgingen, verdiente der Westen zudem an den Dollar- und D-Mark-Krediten, mit denen der Ostblock seine Einkäufe auf dem Weltmarkt bezahlte, und der Osten geriet in dieselbe Schuldenfalle, in die sich kapitalistische Entwicklungsländer verstricken. Statt dabei zu helfen, gegenüber dem Westen aufzuholen, hat der Welthandel dem Osten nichts als Abhängigkeiten und eine Unterwerfung unter die Konkurrenzgesetze des kapitalistischen Weltmarkts beschert, die die eigene Bevölkerung in Gestalt forcierter Mehrarbeit auszubaden hatte. Sofern der Erwerb bestimmter Produkte unerlässlich ist für die Entwicklung der eigenen Industrie und nicht an einem Embargo scheitert, mag man sich auf den Welthandel einlassen, im vollen Bewusstsein, dass man sich damit viel Mehrarbeit und enge Schranken des Konsums aufhalst. Die Abhängigkeit von Importen muss dann schnell überwunden und die eigene Industrie autark gemacht werden. Erst wenn die eigene Produktivität die des Auslands überflügelt hat, lohnt sich das Export-Import-Geschäft mit dem Ausland auch quantitativ, indem man weniger eigene Nationalarbeit aufwendet, als man an fremder Nationalarbeit im Austausch erhält. Solange das kapitalistische Ausland ökonomisch und militärisch stärker ist als die eigene sozialistische Gesellschaft, ist das beste Mittel, den Sozialismus in einem Land zu retten, allemal die Agitation der Arbeiter in den kapitalistischen Ländern, um diese zum Anschluss an das revolutionäre Projekt zu bewegen. Solange die Weltrevolution nicht stattgefunden hat, bleibt die Existenz jeder sozialistischen Enklave durch den Imperialismus des Kapitals bedroht. Das alles ist nicht schön. Und es zeigt, dass eine Revolution, die nicht als Weltrevolution stattfindet und nicht mit dem Warentausch in jeglicher Form Schluss macht, wenig Aussicht auf Erfolg hat und sich Zwänge einhandelt, die dem Zweck der Revolution zuwiderlaufen. Es hilft also nichts. Wir müssen national und international aufklären, agitieren und uns organisieren, damit die Bedingungen der gewaltlosen Einrichtung der weltweiten Kommune geschaffen werden. Vielen Dank.